Урок 15, упражнение 1, страница 36. Der Ausblick. Die Ausblicke. Die Baustelle. Die Baustellen. Der Buchhalter. Die Buchhalter. Der Fernsehturm. Die Fernsehtürme. Das Hotel. Die Hotels. Der Meister. Die Meister. Das Regal. Die Regale. Das Stadtzentrum. Die Stadtzentren. Der Staubsauger. Die Staubsauger. Der Stock. Die Stockwerke. Die U-Bahn. Die U-Bahnen. Die Untergrundbahn. Die U-Bahn-Station. Die U-Bahn-Stationen. Die Waschmaschine. Die Waschmaschinen. Die Woche. Die Wochen. Absteigen. Stieg ab. Abgestiegen. Anschalten. Befinden. Sich befinden. Befand sich. Befunden. Bringen. Brachte. Gebracht. Einladen. Lud ein. Eingeladen. Hinaufbringen. Brachte hinauf. Hinaufgebracht. Meinen. Treffen. Traf. Getroffen. Du triffst. Er, sie, es trifft. Verändern. Sich verändern. Damals. Deshalb. Frei. Oben. Stark. Unten. Berliner Bär. In einem Betrieb. Auf Dienstreise sein. Die jungen Eheleute. Von hier oben. Recht haben. Im 10. Stock. Den Tisch decken. Bei Tisch. Über dies und das.